Aufgabe 7. Guten Tag, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Guten Tag. Also, ich habe da ganz viele Fragen und eine lange Liste. Was haben Sie denn vor? Möchten Sie ein Haus bauen? Naja, nicht direkt. Ich möchte meine neue Wohnung renovieren. Dort will ich tapezieren und vielleicht auch streichen. Und einen neuen Bodenbelag brauche ich auch. Oh, das klingt nach einem großen Projekt. Da haben Sie einiges zu tun. Aber nun erst einmal Schritt für Schritt. Sie wollen ja nicht alles auf einmal erledigen. Was möchten Sie denn heute kaufen? Vielleicht zuerst alles zum Tapezieren? Da haben Sie recht. Wir wollen zuerst tapezieren. Dafür brauche ich eine Reihe von Werkzeugen und Materialien. Können Sie mir sagen, wo ich diese Dinge finde? Und auch, wofür man sie genau braucht oder wie man sie benutzt? Natürlich, dafür bin ich ja hier. Lassen Sie mal sehen. Zuerst müssten Sie ja die Wände vorbereiten. Zum Vorbereiten der Wände brauchen Sie natürlich Spachtel und auch Spachtelmasse. Genau, das steht auch hier auf der Liste. Was empfehlen Sie denn dafür? Also, zum Glätten der Wände müssen ja alle Unebenheiten und Löcher ausgeglichen werden. Dafür müssen Sie vorhandene Löcher schließen, also zuspachteln. Hierzu empfiehlt sich die Spachtelmasse von Fixmix. Dazu empfehle ich Ihnen auch die passenden Spachtel von derselben Firma. Die sind günstig und auch gut. Hier nehmen Sie am besten zwei große und zum Schließen der kleinen Löcher den kleinen China-Spachtel. Prima, die nehme ich. Und braucht man dafür nicht auch noch Schleifpapier? Das ist richtig. Zum Abschleifen der getrockneten Spachtelmasse nimmt man entweder Schleifpapier oder einen Schleifschwamm. Mit dem Schleifschwamm von Profix lässt sich alles viel schneller abschleifen. Brauchen Sie auch noch etwas zum Abdecken? Zum Beispiel Abdeckfolie und Kreppband? Nein, danke, das habe ich schon. Ein Freund bringt auch schon viel Werkzeug mit. Es fehlen aber noch einige Dinge fürs Tapezieren. Da wollte ich zuerst gern wissen, ob Sie mir Raufasertapete oder Fließtapete empfehlen. Welche ist leichter anzubringen? Und gibt es große Preisunterschiede? Es gibt natürlich einen kleinen Preisunterschied. Aber die Fließtapete ist definitiv leichter anzubringen, weil man dabei die Wandkleistertechnik benutzt. Das ist viel einfacher, denn man kleistert direkt die Wand ein und nicht die Tapete. Deshalb brauchen Sie auch keinen Tapeziertisch zum Zuschneiden mehr, denn die Tapete wird direkt an der Wand abgerollt und dort passend zugeschnitten. Schauen Sie sich mal hier unser Angebot an. Es gibt die Fließtapete auch in vielen neuen Farben. Oh, das sind wirklich schöne Tapeten. Und wenn ich also gar keine Farbe mehr kaufen muss, dann hätte ich ja genug Geld für die Fließtapete. Stimmt, und Sie haben Glück. Diese Fließtapeten sind im Moment sogar im Angebot. Sie haben mich überzeugt. Aber was muss man bei Fließtapeten beachten? Mein Freund sagte, wir brauchen dafür einen besonderen Kleister. Richtig. Zum Anbringen der Fließtapete nimmt man den speziellen Fließtapetenkleister. Und zum Einkleistern der Wand brauchen Sie nur noch einen Kleisterroller, keine Kleisterbürste mehr. Damit geht es auch viel schneller. Hier haben Sie beides von der Firma Fixing Decor. Brauchen Sie zum Zuschneiden vielleicht auch ein Cuttermesser oder ein Tapeziermesser? Also, dann nehme ich den Kleister und den Kleisterroller. Ein Tapeziermesser haben wir schon, aber vielleicht nehme ich noch ein Cuttermesser zur Sicherheit. Fürs Zuschneiden sollte man doch scharfe Messer haben und ausreichend Ersatzklingen, nicht wahr? Das ist absolut wichtig fürs saubere Schneiden der Tapete. Zum Andrücken der Tapete empfehle ich Ihnen ebenfalls die Tapezierbürste von Fixing Deco. Alles klar, dann nehme ich die auch. So, nun kommt der kompliziertere Teil. Ich habe hier eine Berechnung der Rollenanzahl. Könnten wir das vielleicht überprüfen? Aber natürlich. Zum Berechnen der Wandfläche und der benötigten Tapetenrollen nehmen wir den...